Okay, die Pause ist vorbei. Es geht weiter in die zweite Stunde. Halleluja. Wir sind bei dem Thema Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit. Amen. Wir haben gesehen, ihr könnt nochmal am Anfang gleich Beamer kann gleich nochmal die Folie mit den verschiedenen Bewegungen an die Wand werfen. Wir sind im Zeitalter der Herrlichkeit angekommen. Am dritten Tag, an dem Kreuzungspunkt zwischen dritten und siebtem Tag, ist dieser Kreuzungspunkt des dritten Jahrtausends nach der Auferstehung von Jesus und des siebten Jahrtausends nach der Erschaffung von Adam. Und in dieser Zeit wird diese Bewegung der Herrlichkeit von Gott aktiviert. Dieses Zeichen des Rauchdampfes wird aktiviert. Und es tritt ein neues Zeitalter ein. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts haben wir im Zeitalter, kann man sagen, gemäß dieser Tabelle, im Zeitalter des Feuers gelebt. Sprich im Zeitalter, in der vor allen Dingen Gott durch die Salbung des Heiligen Geistes auf den Christen gewirkt hat. Und es heißt nicht, dass er jetzt im 21. Jahrhundert nicht mehr durch die Salbung wirkt, aber es kommt eine Ebene dazu, es kommt eine Dimension dazu. Und diese Dimension ist die Herrlichkeit Gottes. Amen. Und indem die Herrlichkeit Gottes dazukommt oder indem Gott uns ein Verständnis öffnet dessen, was die Herrlichkeit Gottes ist, dadurch werden Dinge anders. Wir beginnen, Dinge anders zu sehen. Wir beginnen, Dinge anders zu tun. Und Dinge beginnen, anders zu geschehen. Weil jede Zeit hat auch ihre bestimmten speziellen Operationen sozusagen, geistlich gesprochen. Ja. Wir können heute nicht mehr operieren, wie, was weiß ich, Jonathan Edwards im 18. Jahrhundert. Ja. Der hat damals diese berühmte Botschaft gehalten, Sünder in der Hand eines wütenden, zornigen Gottes. Ja, das war seine berühmte Botschaft. Und die Historiker sagen, er hat diese Botschaft mit Grabesstimme vorgetragen, hatte eine dicke Hornbrille auf, ja, hat keinerlei Dynamik in seiner Predigt gehabt, sondern stand da und hat diese Predigt vorgelesen. Sünder in der Hand eines zornigen Gottes mit seiner dicken Hornbrille, monoton vorgelesen. Aber während er es vorgelesen hat, hat der Heilige Geist so mächtig gewirkt, dass die Leute sich an den Säulen festgehalten haben im Raum, weil sie in Angst gekommen sind, dass sie in die Hölle rutschen könnten, wenn sie sich nicht sofort bekehren. Also extreme Manifestation der Überführung. Ja. Jetzt kannst du nicht im 21. Jahrhundert hergehen und sagen, okay, weil die Botschaft, die kannst du ja heute, ich habe die zu Hause auch, also ich könnte die halten, wenn du das möchtest. Ja, wäre kein Problem. Ich hab mal in Amerika mir ein Buch gekauft, da ist die drin, weil der hatte die ja vorgelesen, also ist sie auch wortwörtlich natürlich vorhanden. Also könnte ich mich jetzt hinstellen und sagen, okay, nächsten Sonntag kommt die Botschaft Sünde in der Hand eines zornigen Gottes. Und ich lese diese Botschaft vor und ich setze mir auch eine dicke Hornbrille auf. Und rede monoton. Und dann erwarte ich, dass die Leute sich hier überall an den Säulen festhalten und an den Stühlen und sagen, Hilfe, ich rutsche in die Hölle. Oh, es wird immer heißer. So war das damals. Ja. Weil die Überführung so stark war. Aber weißt du, diese Dinge sind für bestimmte Zeiten. Amen. Bestimmte Zeiten haben bestimmte Operationen. Und die Zeit damals, es war die Zeit der Erweckungsbewegungen, du findest es hier, da ging es um dieses neue Leben aus Glauben, es ging um das Zeichen des Blutes, es ging darum, dass den Menschen bewusst wurde, dass sie ohne Jesus in die Hölle rutschen und dass sie aber durch Jesus ein komplett neues Leben haben. Viele wurden damals von Neuem geboren und auch heute werden ja nach wie vor viele von Neuem geboren, preist den Herrn, weil das immer noch wichtig ist, verstehst du? Nur die ganze Operation dahinter ist heute eine andere, weil wir in einem anderen Zeitalter leben. Jetzt ist das Zeitalter der Herrlichkeit angebrochen. Ich muss es immer wieder ausrufen. Und ich rufe es immer wieder aus, auch über der ganzen Glory Life Schule. Das Zeitalter der Herrlichkeit, das Zeitalter des Rauchdampfes ist angebrochen. Halleluja. Und es ist an der Zeit, dass die Gemeinde Jesu in dieses Zeitalter sich hineinbewegt. Weil es ist tatsächlich so, wenn ich in irgendeine Gemeinde gehe, zu einem Gottesdienst gehe, dann muss ich mir nur den Lobpreis anhören und ein bisschen in die Predigt reinhören und dann weiß ich, in welcher Operation diese Gemeinde unterwegs ist. Und dann findest du manche Gemeinden, ich meine, da gehe ich normalerweise nicht hin, aber ich erinnere mich daran, dass es die gibt. Da gibt's, weißt du, die sind stehen geblieben im 17. Jahrhundert oder im 16. Jahrhundert und da gibt's nicht mal Salbung bei der Predigt. Alles, was du da, wovon du da leben kannst, ist tatsächlich der Glaube, der erzeugt wird dadurch, dass das Wort Gottes verlesen wird. Und das ist durchaus auch, es ist etwas. Ja? Ich weiß noch, als ich zu Gott kam am Anfang, ich kannte ja gar keine anderen Kirchen und Gemeinden. Und dann bin ich in Gottesdienste gegangen und da waren irgendwelche total traurigen Pfarrer vorne, die irgendwas gepredigt haben, was wirklich eher eine depressive Nachricht war als eine frohe Botschaft. Aber sie haben aus der Bibel zitiert und sie haben das Wort Gottes gelesen, weil das passiert zum Glück immer noch in jeder Kirche normalerweise. Und dann habe ich einfach mir das rausgezogen und dann habe ich einfach davon gelebt. Und das hat mir irgendwie Nahrung gegeben. Es war zwar ein sehr niedriges Niveau, ich wurde auf Sparflamme gehalten sozusagen. Ich wurde auf kleiner Flamme geköchelt. Aber es ist was drin, aber es ist halt wirklich, es ist halt nur diese Ebene, Glaube an das Wort Gottes. Und dann gehst du in eine andere Gemeinde und dann merkst du, wow, da ist doch eine gewisse Salbung da. Da ist eine gewisse Power da. Da passieren Heilungen. Ja, da wird in Sprachen geredet. Da passieren Dinge einfach durch die Salbung Gottes. Unterschiedliche Ebenen. Manchen ist eine Salbung da einfach auch wiederum nur für evangelistische Botschaften, aber nicht für Heilung, weil sie nicht an Heilung glauben. Aber es ist trotzdem eine gewisse Salbung für Evangelisation da. In anderen ist auch die Salbung für Heilung da. In manchen ist eine Salbung für Prophetie da und so weiter. Es sind Salbungen da und du merkst, dass Salbung da und das ist schon viel besser. Und trotzdem, weißt du, wenn du einmal das Zeitalter der Herrlichkeit geschmeckt hast, dann weißt du, dass es da noch mehr gibt. Und dann gibt es Gemeinden, die sind schon ziemlich weit gegangen. Da ist dann auch so, da kannst du auch die Freude im Herrn sogar erleben. Und das ist schon sehr. Und die werden ganz sicher auch schon dafür verfolgt. Halleluja. Dass sie die Freude am Herrn haben. Mit der Salbung, mit der Power, die Freude am Herrn haben. Und trotzdem, weißt du, wenn du einmal die Herrlichkeit Gottes geschmeckt hast, dann weißt du, wann sie sich und wo sie sich bewegen kann und wo sie in ihrer Fülle sich manifestiert und wo nicht. Und du merkst dann schnell, wo die Limits sind. Das kann dann zum Beispiel eine Gemeinde sein, die zwar die Freude Gottes akzeptiert, die Kraft Gottes akzeptiert, aber wenn du da kommst und sagst, ja, also das merkst du dann in so äußeren Zeichen, kannst du es dann sehr schnell auch merken, aber du spürst es auch im Raum, wenn du geistlich sensibel bist, aber meistens ist es dann so, die haben dann ein Problem mit Goldstaub und die haben dann ein Problem mit diesen Zeichen, die sagen dann, ja, diese Zeichen sind okay, aber diese Zeichen sind wieder nicht okay und das geht wieder nicht, gibt es auch wieder ein gewisses Limit. Halleluja. Und deswegen rufe ich immer wieder aus, hallo Gemeinde Jesu, wir sind im Zeitalter der Herrlichkeit angekommen, die ganze Fülle steht zur Verfügung, seid frei und los von euren Traditionen und euren Festungen und euren Bindungen, wie die Marion es gesagt hat, und kommt herein wie Kinder in die ganze Fülle dessen, was Gott für seine Kinder in dieser Zeit vorgesehen hat. Lass dir das Limit wegnehmen. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes kann sich nur freisetzen, wenn das Limit weggenommen ist. Sobald du Gott limitierst, weißt du, wenn Gott etwas tut, egal was es ist, und wenn es nur eine kleine Sache ist, weil Beispiel des Goldstaub ist ja eigentlich eine kleine Sache. Ich meine, das ist eigentlich gar nicht wert, dass man darüber groß diskutiert. Ich meine, Gott kann alles, also kann auch ein bisschen Goldstaub manifestieren. Wo ist das Problem? Verstehst du eigentlich? Das ist ja eigentlich gar kein Grund zu diskutieren. Aber weißt du, es ist eben doch ein Punkt. Es ist eben doch ein Punkt, weil es ein Punkt im Herzen ist. Es geht um einen Punkt im Herzen, nämlich bin ich bereit, meine Prägung, meine Vorstellung, genau das, was Marion vorher gesagt hat, meine Festung, es können auch theologische Festungen sein, sie hat auch von religiösen Festungen gesprochen, bin ich bereit, meines in Frage stellen zu lassen und Gott auch in den Bereich reinzulassen, der vielleicht für mich bisher ungewohnt war und wo ich ihn bisher nicht erlebt habe. Bin ich bereit, einen Schritt weiter zu gehen? Bin ich bereit, ihm bedingungslos zu vertrauen? Bin ich bereit, alles zu umarmen, was er tut, oder bin ich nur bereit, bis zu einem bestimmten Punkt zu gehen? Und der Punkt ist immer der, wenn ich nur das kleinste bisschen von Gott ausschließe, dann kann ich seine Herrlichkeit schon nicht mehr haben. Weil seine Herrlichkeit ist per Definition seine Fülle. Amen. Ist alles, was ihn ausmacht. Verstehst du, du kannst mit der Salbung kannst du einen Teil von ihm haben. Die Salbung ist immer ein Teil. Ja, ist immer da Salbung. Der eine hat mehr die Salbung für das, der andere hat mehr die Salbung für das, der andere dient mehr in dem und der andere dient mehr in dem. Du kannst einen Teil der Salbung haben und du kannst eine Gemeinde aufbauen auf einer ganz bestimmten Salbung. Da gibt es dann halt immer diese Salbung, was weiß ich, Heilungssalbung Beispiel. Einfach immer Heilungssalbung, Heilungssalbung. Und das ist eine super Sache. Und dann ist in der Gemeinde schon mehr als in vielen anderen Gemeinden. Aber weißt du, die Herrlichkeit Gottes ist mehr als eine oder zwei oder drei oder fünf Salbungen. Die Herrlichkeit Gottes ist die Fülle Gottes. Sag mal, die Fülle Gottes. Ist die ganze Fülle seines Wesens. Weißt du, Gott ist ein Wesen von so gewaltigem Gewicht, dass wenn er in einen Raum kommt, dann möchte er diesen Raum füllen. Dann möchte er nicht von einem Menschen begrenzt werden auf eine bestimmte Salbung oder auf eine bestimmte Persönlichkeit oder auf irgendetwas Bestimmtes reduziert werden, verstehst du? Sondern er möchte alles in allem erfüllen. Seine Herrlichkeit ist die Fülle. Oh, Halleluja. Amen. Also grenzenlose Fülle. Grenzenlose Fülle. Weißt du, als Jesus über diese Erde ging, war er der einzige Träger der Herrlichkeit Gottes. Amen. Sagt der Dame aus dem All. Schöne Grüße. Halleluja. Als Jesus über diese Erde ging, war er der einzige Träger der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, tatsächlich war das Wirken Gottes in dem Moment limitiert auf seine Person. Um ihn herum war nichts als tote Menschen, geistlich gesprochen. Auch die, die ihm nachgefolgt sind, sie sind ihm zwar nachgefolgt, aber entgegen mancher theologischen Meinungen, sie konnten nicht von Neuem geboren sein. Weil das Erlösungswerk noch nicht vollbracht war. Gott konnte noch nicht in ihnen leben. Sie konnten bestimmte Dinge verstehen oder vielleicht irgendwie ein bisschen davon erfassen, von dem, was Jesus sagte, obwohl sie viel auch nicht verstanden, muss man sagen. Also sie verstanden eher weniger als mehr von dem, was Jesus sagte, wo wir heute sagen, ist doch ganz klar, wie das zu verstehen ist. Warum Petrus, also komm, warum hast du das nicht verstanden? Ja, du hast gut reden. Du bist von Neuem geboren. Amen. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Jesus ist auferstanden. Der Heilige Geist ist in dich hineingekommen. Er wird dich in alle Wahrheit leiten, hat Jesus vorausgesagt. Ja, ihr habt alle die Salbung und habt alle das Wissen, sagt 1. Johannes 2, Vers 20. Also richte nicht über einen Petrus, bevor er den Heiligen Geist empfing. Bevor Pfingsten kam. Verstehst du? Sie waren geistlich tot. Jesus war der einzige Träger der Herrlichkeit Gottes. Und somit war die Freisetzung dieser Fülle Gottes, die die Herrlichkeit ist, die Freisetzung war limitiert auf seine unmittelbare Person. Amen. Und sie war limitiert auch dahingehend, als er umgeben war von lauter Menschen, die diese Herrlichkeit Gottes nicht kannten, keine Ahnung hatten, wovon er redete. Ich meine, ich als Prediger kann mich da ein bisschen reinversetzen, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen würde, ich würde jetzt heute Abend hier stehen und ich würde euch diese Botschaft predigen und ihr alle würdet mich aus geistlich toten Augen anschauen. Verstehst du? Ihr werdet alle nicht von Neuem geboren. Ich meine, ein oder zwei kann man verkraften vielleicht. Also jetzt nicht heute Abend, aber ich meine, verstehst du? Weißt du, selbst wenn wir zusammen auf die Straße gehen, wir gehen diesen Sommer, gehen, machen wir wieder Open Air Gottesdienst auf dem Kronprinzplatz. Halleluja. Verstehst du? Dann ist es natürlich so, dass da viele Leute sind, die nicht von Neuem geboren sind und geistlich tot sind. Und trotzdem, wir haben ja uns. Verstehst du? Wir können uns zusammentun oder beim Straßeneinsatz, wenn die Astrid mit dem Straßenteam auf die Straße geht. Ihr habt ja euch. Ihr könnt den Herrn preisen und loben und dann setzt sich diese Herrlichkeit frei durch viele Söhne, die Gemeinschaft miteinander haben und eine Atmosphäre der Herrlichkeit kann sich aufbauen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du bist der Einzige, der überhaupt in diese Herrlichkeit, wandelt und alle um dich herum sind geistlich tot. Oh, ich glaube, das war nicht immer einfach für Jesus. Ich kann ihn ein bisschen verstehen, wenn er sagte, oh, wie lange muss ich euch noch ertragen? Und ich glaube fast, dass es ein bisschen Gnade war, auch vom Vater, dass er ihn nur 3,5 Jahre hat dienen lassen. Ja, das war wirklich Gnade, weil es war höchste Zeit, dass das Erlösungswerk passierte. Amen. Und für ihn war es Gnade, weil, ich meine, stell dir vor, das ist ungefähr so wie, ja, also vielleicht kannst du es vergleichen mit E.T. E.T., der Außerirdische. Kennst du den alten Film da? E.T. will nach Hause. Okay, warum wollte er nach Hause? Weil er der einzige Außerirdische hier auf dieser Erde war. Der einzige, so wie er. Alle anderen vollkommen anders. Kannst du verstehen, dass er nach Hause wollte? Kannst du verstehen, dass Jesus nach Hause wollte zum Vater? Er war auch der einzige von einem anderen Planeten. Amen. Er kam vom Planeten Himmel. Er war der einzige Träger der Herrlichkeit Gottes. Er war der einzige in dieser Verbindung. Dass er dazwischendurch mal sagte, nach Hause, Vater. Das hat er jetzt, steht jetzt so nicht wörtlich in der Bibel, aber als er gesagt hat, wie lange muss ich euch noch ertragen, da kannst du das zwischen den Zeilen so mithören. Verstehst du? Aber weißt du, er ist diesen extremen Weg vorangegangen, damit wir als viele in diesen Genuss kommen könnten, dessen, was er für uns bewirkt hat. Damit wir eben nicht mehr alleine sein müssen, sondern damit wir gemeinsam diese Herrlichkeit Gottes tragen könnten und gemeinsam diese Herrlichkeit Gottes erleben könnten und eben nicht allein sein müssen. Damit die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses tatsächlich größer sein konnte als die des früheren. Also das ist das Geheimnis, warum Jesus sagen konnte, Johannes 14:12, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere drüber hinaus. Warum? Weil, ganz einfach, weil wir nicht mehr limitiert sind. Amen. Wir als neutestamentliche Gemeinde, als Söhne der Herrlichkeit sind nicht mehr länger limitiert. Er hat es für uns bewirkt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Der erhöhte, verherrlichte Jesus Christus bewirkt jetzt durch uns alle diese Freisetzung der Herrlichkeit Gottes. Also haben wir keinen Grund mehr, uns mit weniger zufrieden zu geben. Weißt du, wir haben schon überhaupt gar keinen Grund, uns mit weniger zufrieden zu geben, als Jesus hatte, als er über diese Erde gegangen ist und als durch Jesus passiert ist, als er über diese Erde gegangen ist. Aber wir haben auch keinen Grund, uns mit weniger zufrieden zu geben, als mit noch größeren Dingen. Völlige Grenzenlosigkeit. Oh, die neue Schöpfung ist hier. Halleluja, die neue Schöpfung ist hier. Die Söhne der Herrlichkeit sind hier. Er, der Erstgeborene, wir, die vielen Brüder und Schwestern. Amen. Weißt du, was für eine Gnade. Wenn du dir das mal so vorstellst, in allen Punkten, weißt du, wir denken immer, ja, Jesus hat diesen gewaltigen Preis am Kreuz bezahlt und natürlich war das Kreuz der Höhepunkt und das absolut heftigste von allem. Aber die 3,5 Jahre davor waren auch schon recht heftig. In vielerlei Hinsicht. Das vergessen wir manchmal. Amen. Aber weißt du, er ist da durchgegangen. Weißt du, ich meine, das musst du dir vorstellen. Weißt du, du tust die gewaltigsten Wunder, er weckt Lazarus von den Toten auf. Das Einzige, was den Pharisäern und Schriftgelehrten einfällt als Reaktion, ist dann sich zu überlegen, wie sie ihn umbringen können. Jetzt könnte man meinen, ja gut, aber dann hat er ja noch seine Jünger gehabt, die zu ihm gehalten haben. Dann hat er sie versucht, ein bisschen einzuweihen, hat gesagt, ja, die hohen Priester und Schriftgelehrten, die werden mich überliefern und so weiter. Aber anstatt ihn zu unterstützen, haben sie gesagt, das soll niemals passieren, sie wollten ihn abhalten. Das heißt, sie sind auch noch gegen seine Bestimmung gegangen. Also, ich meine, der war ja von allen Seiten umstritten. Okay, du kannst sagen, bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, das kann man noch aushalten. Aber er war genauso umstritten bei seinen Jüngern. Er war umstritten bei den Römern, er war umstritten bei den Juden, er war umstritten in seiner eigenen Familie. Sie haben gesagt, der spinnt. Übersetzung nach Georg H. Naja, es klingt halt ein bisschen vornehmer in der Elberfelder, heißt es, er ist von Sinnen, aber was ist es anders? Das ist das Gleiche. Er spinnt. Spinner. Ja, seine eigene Familie. Von allen Seiten gingen sie gegen ihn. Und alles, damit wir einen Boden hätten, auf dem wir die Herrlichkeit Gottes in ihrer ganzen Fülle erleben können. Amen. Aber weißt du, der Teufel ist ja nicht doof. Also hat er natürlich, als die Urgemeinde so gestartet ist, in diesem Bewusstsein, am Anfang sind sie ja voll in diesem Bewusstsein gestartet. Ich meine, da war was los damals in Pfingsten in Jerusalem und die Wochen drauf, du, da ging es ab. Da war Power, da waren Zeichen und Wunder, da war die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes hat den Tempel erfüllt. Ich glaube, die hatten damals das Gefühl, in den ersten Wochen wahrscheinlich, die Apostel und die ganzen Jünger, die dazu kamen, die hatten das Gefühl, jetzt reißen wir die ganze Welt aus den Angeln. Jetzt kommt sowieso, Jesus kommt bald wieder, aber bis er wiederkommt, wird hier nochmal alles völlig, völlig drunter und drüber gehen. Wir werden hier alles nochmal, jeden Stein nochmal umdrehen. Ganz Jerusalem wird verwandelt werden. Und tatsächlich sind sie super gestartet. Und weißt du, Verfolgung hat sie nicht aufhalten können. Amen. Das Einzige, was sie aufhalten konnte auf die lange Sicht, war, dass sie in ihrem Bewusstsein und in ihrer Entschiedenheit und in ihrer Radikalität zu dem zu stehen, wer sie waren und was sie konnten und was sie hatten, darin Kompromisse machten. Und die Chance hat der Teufel natürlich genutzt. Amen. Natürlich hat der Teufel alles getan, um diesen gewaltigen Aufbruch möglichst unter die Decke wiederzubringen. Weißt du, so ungefähr wie einer, der irgendwie ganz verzweifelt versucht, was weiß ich, wie lauter, keine Ahnung, was du dir da jetzt als Beispiel nehmen kannst, irgendwie, was weiß ich, ein extrem schnell aufgehenden Hefeteig, der immer mehr explodiert und du versuchst mit aller Gewalt, den irgendwie in eine bestimmte Form zu pressen, aber der geht einfach immer weiter auf. Aber der Teufel hat ein paar Überstunden eingelegt. Und dann hat er das Konzept erfunden, was wir heute unter dem Stichwort Staatskirche kennen. Und hat gesagt, schaut, alle Verfolgungen sind vorbei. Ihr habt die Macht. Das Einzige, was ihr machen müsst als Christen, ist einfach nur alles ein bisschen schön religiös einkategorisieren und alles, was irgendwie ein bisschen mehr Leben hat, einfach verbieten, einfach abtöten und einfach außen vor lassen. Schlauer Kompromiss. Und die Konsequenz waren 1000 Jahre Mittelalter. Amen. Halleluja. Was heißt Halleluja? Nee, das ist eher nicht so Halleluja. Halleluja ist, dass Gott das alles mit eingeplant hatte. Das heißt, er hatte tatsächlich von Anfang an einen Plan und er hat schon Petrus damals in Pfingsten hat er bereits prophezeien lassen, hat gesagt, Jesus muss im Himmel bleiben bis zu der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt, all das, was damals in der Urgemeinde lebendig war, all das, was Jesus vorausgesagt hat, größere Werke werden die tun, die an mich glauben. All das, was die Propheten im Alten Testament, Habakuk, Haggai und all, wie sie alle heißen, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein, als die des früheren. All das muss zustande kommen. Amen. Bevor Jesus wiederkommt. All das muss Realität werden. Und noch mehr darüber hinaus. Weil er gesagt, darüber hinaus. Amen. Und deswegen ist logischerweise das Zeitalter der Herrlichkeit das Zeitalter der größeren Werke. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist ein Zeitalter grenzenloser Herrschaft der Söhne und Töchter Gottes über alles, was diese alte Schöpfung ausmacht. Amen. Ich hatte es am Wochenende, habe ich schon gepredigt. Das sind übrigens ja auch für alle Glory Life Schüler die beiden Stunden, die ich am Wochenende an der Konferenz mit Nancy Cohen, die beiden Stunden, die ich da gemacht habe, sind beide Stunden auch Bestandteil der Glory Life Schule, gehören direkt in dieses Thema mit rein. Also hört sie euch einfach auch an. Ich werde ein paar Sachen sicherlich auch noch wiederholen jetzt, aber hört sie euch trotzdem an, weil das gehört da mit hinein. Wir haben uns bewusst gemacht, diese neue Schöpfung muss in ihrer ganzen Fülle erst wieder entdeckt werden. Und das Zeitalter der Herrlichkeit ist dadurch gekennzeichnet, das ist ein wesentliches Zeichen dieses Zeitalters der Herrlichkeit, dass wir als Christen beginnen zu erwachen zum vollen Bewusstsein dessen, was es heißt, eine neue Schöpfung zu sein. Also die neue Schöpfung ist nicht nur einfach irgendein schönes Wort, sondern, wie ich immer sage, Jesus Christus, der Sohn Gottes in der Herrlichkeit, wurde zu einem Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit, damit wir als Menschensöhne außerhalb der Herrlichkeit zu Gottes Söhnen innerhalb der Herrlichkeit würden. Mit anderen Worten, die neue Schöpfung ihrem Wesen nach sind Söhne der Herrlichkeit. Das ist praktisch gleichbedeutend. Kannst du ein Ist gleich da reinsetzen? Neue Schöpfung ist gleich Söhne der Herrlichkeit. Und bei den Söhnen sind ja die Frauen immer dabei, das wisst ihr ja schon. Ja. Halleluja. Neue Schöpfung ist gleich Söhne der Herrlichkeit. Neue Schöpfung ist gleich Wirker der größeren Wunder. Neue Schöpfung ist gleich Söhne und Töchter, die aus Gott sind. Dem Geist nach aus Gott. Kinder, ihr seid aus Gott. 1. Johannes 4, Vers 4. Eins mit ihm. Selbe DNA. Selbes Wesen. Dieselbe Sohnschaft. DNA ist das beste Wort. Wie er ist, sind wir in dieser Welt. Amen. Dieselbe Kategorie Wesen wie der auferstandene und verherrlichte Jesus Christus. Oh. Halleluja. Halleluja. Man könnte auch so sagen, die neue Schöpfung gehört geistlich gesehen bereits in die zukünftige Welt Gottes. Sie ist ein Träger der zukünftigen Welt. Und damit ist sie dazu bestimmt, das Wesen der zukünftigen Welt offenbar zu machen. Und was ist das Wesen der zukünftigen Welt? Es ist die Welt Gottes. Lies nach Offenbarung 21, Offenbarung 22. Was ist das Wesen der zukünftigen Welt? Das Wesen der zukünftigen Welt besteht im Kern darin, dass die Limitierungen, denen wir hier in dieser physikalischen Welt jetzt und hier noch ausgesetzt sind, dass diese Limitierungen keine Rolle mehr spielen. Dass sie sozusagen relativ werden, wie Einstein sagen würde. Amen. Die Limitierungen dieser Welt sind für die neue Schöpfung relativ. Sie sind eigentlich keine Limitierungen mehr. Weißt du, was dich hier auf der Erde noch scheinbar limitiert, limitiert dich nicht mehr in der neuen Schöpfung. Also deswegen wollen ja so viele Menschen, auch Christen, wenn sie dann Christen geworden sind und dann wissen, okay, ich komme in den Himmel, wenn ich sterbe. Da gibt es ja viele, die haben so eine Sehnsucht, ich will möglichst schnell in den Himmel. Warum? Weil sie sagen, okay, im Himmel fällt dann jede Limitierung ab. Endlich ist die Herrlichkeit Gottes pur da. Aber was sie vergessen ist, dass sie dafür nicht erst in den Himmel gehen müssen, sondern dass es schon jetzt und hier beginnt. Natürlich wird es im Himmel dann nochmal ein Stück weit einfacher, ist schon klar. Aber es beginnt jetzt und hier. Und weißt du, es wäre jammerschade, wenn wir diese Zeit hier auf der Erde verschwenden würden und einfach unter diesem Leben der Limitierung einfach weiter vegetieren würden, nur um eines Tages dann zu sagen, okay, und wenn ich dann endlich sterbe und wenn ich endlich diesen Körper verlasse, dann gehe ich endgültig in die himmlische Herrlichkeit. Aber hier mit diesem Leben hier auf der Erde hast du nichts angefangen, ist nichts bewirkt worden, ist die Herrlichkeit Gottes nicht sichtbar geworden, weil du einen falschen Glauben hast. Du glaubst, die Herrlichkeit Gottes ist ausschließlich für das Leben nach dem Tod. Nein, Jesus hat gesagt, Johannes 17, 22, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Hebräer 2, Vers 10 heißt es, dass er durch Leiden vollkommen gemacht wurde, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte. 1. Korinther 2, Vers 7 sagt, dass das Geheimnis des Evangeliums gegeben ist zu unserer Herrlichkeit. Römer 8, Vers 30 sagt, dass diejenigen, die er gerechtfertigt hat durch das Blut Jesu, die hat er auch verherrlicht. Das heißt, er hat sie bestimmt zu einem Leben in und aus der Herrlichkeit Gottes. Ehrlich gesagt, da werde ich immer begeisterter über den Namen unserer Bewegung. Also es war wirklich der Heilige Geist, der uns damals geführt hat, uns Glory Life zu nennen. Mir war das damals gar nicht in vollem Umfang bewusst, ehrlich gesagt. Aber ich werde mir immer bewusster, das ist es tatsächlich, worum es geht. Es geht darum, jetzt und hier ein Glory Life, ein Herrlichkeitsleben zu leben. Darum geht's. Dieses Herrlichkeitsleben beginnt hier. Und es endet in alle Ewigkeit nicht. Ja, es fließt ins ewige Leben. Und es nimmt ständig zu. Und ich glaube daran, eines Tages, falls wir das noch erleben, dass wir tatsächlich diesen Körper verlassen, wenn wir nicht vorher entrückt werden, also falls wir tatsächlich noch sterben, körperlich gesehen, dann glaube ich trotzdem, dass dieser letzte Tod, sozusagen dieser physische Tod, nichts anderes sein wird als einfach nur eine weitere Stufe. Amen. Nochmal eine Beförderung. Weil so wie Paulus sagt, dass wir auch bereits hier auf dieser Erde durch manche Bedrängnisse in höhere Ebenen der Herrlichkeit gehen. Die letzte Bedrängnis ist halt dann dein physischer Tod. Das ist schon eine gewisse Bedrängnis, muss man zugeben. Ja, also selbst wenn du einfach in deinem Bett stirbst eines Tages, allein das Gefühl zu sterben fühlt sich nicht gut an. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Also ich bin schon so viele Tote gestorben in diesem Leben, nicht physisch, aber in der Seele so viele Tote gestorben, dass ich mir manchmal das vorstelle und sage, okay, wenn ich alle diese Tote gestorben bin und jedes Mal hat es ein höheres Gewicht von Herrlichkeit bewirkt, dann ist es für mich auch nicht schwierig zu glauben, dass wenn dann am Ende vielleicht nochmal der physische Tod kommt, dann wird auch dieser letzte Tod halt auch nochmal ein größeres Gewicht der Herrlichkeit bewirken. Die letzte Stufe. Amen. Es gab mal einen Film, übrigens fällt mir gerade ein, ein Film, das war eine Biografie von Dietrich Bonhoeffer und dieser Film hieß Die letzte Stufe. Das ist interessant und da siehst du, wie er dann am Schluss dann zu seiner Hinrichtungsstelle dann gelaufen ist, weil die Nazis ihn ja dann, ich glaube, erhängt haben sie ihn dann am Ende und es war die letzte Stufe. Du hast auch eine letzte Stufe. Ob du jetzt erhängt wirst, weiß ich nicht, aber es ist auch eine Ehre, für Jesus erhängt zu werden, das ist eine tolle Sache. Verstehst du? Aber es gibt in jedem Fall eine letzte Stufe. Irgendwann gibt es eine letzte Stufe für dich und dann gehst du endgültig in diese Ebene der Herrlichkeit, die Gott für dich bestimmt hat. Amen. Aber es beginnt hier und jetzt. Halleluja. Es beginnt hier und jetzt in diesem Leben. Amen. Halleluja. Und jetzt und hier sind wir dazu bestimmt, zu entdecken, was es heißt, dieses Herrlichkeitsleben zu leben. Wir sind dazu bestimmt, zu entdecken, was es heißt, ein Leben ohne Limit zu leben. Die neue Schöpfung, ich sag's nochmal, hat Herrschaft über die alte Schöpfung. Es ist das Leben der Herrschaft. Römer 5, 17. Wenn nun durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, wir werden nicht vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen. Durch den einen. Du bist dazu bestimmt zu herrschen. Als neue Schöpfung. Ja, worüber denn zu herrschen? Über alles, was zu dieser alten Schöpfung gehört. Über alles, was nicht zur Herrlichkeit Gottes gehört. Über alles, was sich nicht mit der Herrlichkeit Gottes verträgt. Über jedes Limit, über jede Begrenzung, über jeden Umstand. Über jeden Bereich, der hier in der alten Schöpfung noch limitiert ist. Und wir haben uns in den letzten beiden Stunden auf der Konferenz bereits verschiedene Bereiche angeschaut. Ihr könnt jetzt zu dieser anderen Folie weiter switchen, wo diese Bereiche drauf sind, der verschiedenen Herrschaftsbereiche der neuen Schöpfung. Wir haben uns verschiedene Bereiche angeschaut, über die wir herrschen. Ja, der erste Bereich, den wir uns angeschaut haben, war der Bereich der Materie. Die Materie ist in dieser Welt, in dieser alten Schöpfung begrenzt von ihren Möglichkeiten. Ja, du hast nur begrenzte Möglichkeiten. Ein Physiker, ein Chemiker, ein wer auch immer, der größte Wissenschaftler dieser Welt, hat nur begrenzte Möglichkeiten, was er mit Materie machen kann. Heutzutage kann man schon recht viel machen. Ein Chemiker kann viel machen. Er kann Stoffe umwandeln. Da staunst du nur so. Ja, das Begeisterndste für uns immer als Schüler damals in der Schule war immer die sogenannte Knallgasreaktion. Ja? Das war eine tolle Sache. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie der Aufbau war des Versuchs, aber auf jeden Fall ging es darum, dass halt einfach bestimmte Gase, Wasserstoff und Sauerstoff genau reagieren zusammen und dann Peio! Und dann haben wir immer wieder zu unserem Chemielehrer gesagt, ach, machen wir doch nochmal diesen Versuch. Und immer an hohen Feiertagen hat er diese Versuchsreihe ausgepackt. Und dann hat er gezeigt, was man tatsächlich machen kann, wenn man etwas versteht von der Materie. Aber weißt du, es bleibt immer noch limitiert. Es ist alles immer noch limitiert, total limitiert. Ja, und daher resultieren ja so viele Probleme. Weißt du, der Mensch erfindet was, erfindet eine neue Energiequelle zum Beispiel, was weiß ich, Kernenergie als Beispiel, ja, tolle Sache, entsteht Energie, Halleluja. Aber dann stellt er fest, ja, da gibt es aber auch gewisse Nebenwirkungen und dann müssen wir wieder versuchen, die in den Griff zu kriegen und so weiter und so fort. Und so gibt es immer irgendwelche Limits am Ende. Ja, und dann ist man ganz begeistert, weißt du, und jetzt sind alle begeistert davon, oh, die Elektroautos, das ist die Antwort auf den Klimawandel und so weiter. Aber ich garantiere dir, auch da wird es wieder Nebenwirkungen geben. Und die muss man dann auch wieder in den Griff bekommen. Weil halt einfach unter dem Herrschaftsbereich dieser alten Schöpfung der Umgang mit der Materie immer Limits unterworfen ist. Die neue Schöpfung aber, ich meine, wie ist es im Himmel? Wie ist es bei Gott? Ich meine, schau dir an, wie Gott die Welt geschaffen hat. Gab es da ein Limit, was Materie angeht? Gott sprach und es wurde. Gott nahm eine Rippe von Adam und formte daraus Eva. Ich meine, die Wissenschaftler sind schon ganz gut mit Klonversuchen und so weiter, aber das hat noch keiner nachgemacht. Amen. Es wird Zeit, sagt da jemand. Verstehst du? Ohne Limit. Die Möglichkeiten sind ohne Limit. Schau in der Bibel, wie Gott sich teilweise offenbart hat. Er offenbart sich Mose in einem brennenden Dornbusch, der aber nicht verbrannte. Das ist schon wieder verrückt. Verstehst du? Es war nicht einfach nur ein brennender Dornbusch, sondern nicht einfach nur irgendwie einer, der ein Feuerzeug an irgendeinem Dornbusch war. Da brennt ein Dornbusch. Ja? Der brennt aber nicht lang, weil der ist ziemlich schnell verbrannt, so ein Dornbusch. Insbesondere in der Wüste, da ist ziemlich trocken. Aber dieser Dornbusch verbrannte nicht. Warum? Weil Gott im Umgang mit der Materie keine Limits hat. Wenn jemand in die Gemeinschaft mit Jesus Christus kommt, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Das alte Limitierte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Somit haben wir Herrschaft über die Materie. Und damit verbunden, automatisch passieren Dinge durch die neue Schöpfung, wenn sie sich dessen bewusst wird, die alte Schöpfung hier auf der Erde schlichtweg als Wunder bezeichnen muss. Weil sie sagt, das geht eigentlich gar nicht. Ja? Heilungswunder zum Beispiel. Sagen sie dann Heilungswunder. Weil der Arzt sagt, diese Krankheit ist unheilbar. MS ist unheilbar. Oder diese Art Krebs ist unheilbar. Oder Parkinson ist unheilbar. Oder Diabetes ist unheilbar. Und doch, unter den Gesetzmäßigkeiten der neuen Schöpfung wird Parkinson geheilt, MS geheilt, Diabetes geheilt, Krebs geheilt. Jede unheilbare Krankheit, die du dir nur vorstellen kannst, wird geheilt im Herrschaftsbereich der neuen Schöpfung. Und wir haben das ja alles und wir erleben das ja alles ständig. Amen. Materie kann umgeformt werden in der neuen Schöpfung. Die alte Schöpfung sagt, das ist nicht möglich. Wenn dieses Beispiel, Wenn dieses Fußgewölbe einfach nicht vorhanden ist von Kindheit an, dann gibt es keine Möglichkeit, ein neues zu kreieren. Du kannst versuchen, die Folgen durch Einlagen und Absätze und was auch immer was, irgendwelche Konstruktionen abzumildern, aber es gibt keine Möglichkeit, einfach diese Knochen so umzukreieren, dass es wieder normal wird. Gibt's halt nicht. Ja, denkst du. Aber in der neuen Schöpfung ist es kein Problem. Ich habe es jetzt in Handenberg wieder erlebt, letzte Woche. Ja? Eine Frau, die keine richtigen Fußgewölbe hatte, ich glaube Senkspreizfüße waren es, ne? Und Gott hat ihr neue Fußgewölbe gegeben und nachher kam sie zu mir und hat mir ihre zwei Einlagen entgegengehalten und hat gesagt, waren halt bestimmte Sachen eingebaut in den Einlagen, um ihr Problem zu beheben. Sie hat gesagt, wenn ich da jetzt drin gehe, dann kriege ich totale Schmerzen. Dann habe ich gesagt, ja klar. Die passen ja auch nicht mehr. Gott hat was umgeformt. Gott hat was umgekreiert. Ein Mann war da, seit 15 Jahren, der hatte vor 15 Jahren einen Unfall gehabt. Und durch den Unfall ist alles mögliche in seinem Unterleib, insbesondere im Bereich der Blase, deformiert worden. Er hatte irgendwie eine Blase, die ist ja normalerweise so rund. Und er hat mir das, ich weiß nicht genau, ob ich es richtig verstanden habe, aber er hat mir irgendwie sowas erklärt, dass die Visor irgendwie total in die Länge gezogen wäre und irgendwie nicht mehr richtig sitzt oder was auch immer. So war das. Und deswegen musste er seit 15 Jahren immer nur über einen Katheter Wasser lassen. Anders ging es nicht mehr. Marion könnte es vielleicht genauer erklären, die ist Krankenschwester. Ich habe es nicht ganz genau verstanden. Auf jeden Fall war mir klar, okay, das, was er erzählt hat, war etwas, wo einfach klar war, medizinisch gesehen gibt es dafür keine Abhilfe, nur über Katheter. Und der Mann ist auf die Knie gefallen und hat Gott gedankt am Ende des Gottesdienstes, weil er gemerkt hat, wie Gott ihn berührt hat und geheilt hat. Und er ging auf die Toilette und zum ersten Mal seit 15 Jahren konnte er wieder normal Wasser lassen. Halleluja. Gottes kreative Kraft hat er in ihm gewirkt. Die neue Schöpfung hat Herrschaft über die Materie. Amen. Halleluja. Puh. Oh, preist den Herrn. Halleluja. Ich habe hier gerade, das habe ich mir vorher hergelegt, hier ein Zeugnis von Waldshut, weil ich war im Dezember in Waldshut, da sind ja ganz viele kreative Wunder da passiert. Unter anderem war da das Wunder mit dem jungen Mann, der 57 gebrochene Knochen hatte und der total gegen Gott war und Gott hat ihn berührt und er ist zu Jesus gekommen. Und jetzt war er übrigens bei der Konferenz mit Nancy Cohen, war er jetzt hier und hat sich bei mir bedankt, dass er durch mich Jesus kennengelernt hat. Halleluja. Preist den Herrn. Und er hat keine Schmerzen mehr vor allem. Der wollte sich umbringen. Der hatte vor 2,5 Jahren einen schweren Motorradunfall gehabt, wollte sich umbringen. War total gegen Gott, kam in das Treffen nach Waldshut und die Herrlichkeit Gottes war einfach in dem Raum. Und dann kam er nach vorne und er hätte das normalerweise nie gemacht, weil er war immer gegen Christen und gegen alles, was mit Kirche zu tun hat und schon gar nicht wäre nach vorne gekommen. Aber der konnte nicht mehr anders. Der kam nach vorne, hat gezittert und hat gesagt, ich begreife es nicht, aber hier in diesem Raum ist so eine Kraft. Ich verstehe es nicht, was abgeht, aber ich spüre diese Power und plötzlich kann ich mich wieder bewegen. Der konnte nicht mehr richtig laufen. Der konnte mit 57 gebrochenen Knochen. Der hat sich selber über Facebook, hat er sich mit Nachnamen Bruchholz genannt. Ja, weil er so frustriert war über seinen eigenen Körper. Ja, weil er sagte, alles in mir ist Bruchholz. Ja. Er hat einfach seinen Vornamen und dann Bruchholz. So war seine Facebook-Identität. Ja. Also so wie, was weiß ich, Wolfgang Bruchholz zum Beispiel. Ja. Nein, zerbrochen. Halleluja. Und dann sagt er, ich verstehe es nicht, aber hier ist eine Kraft in diesem Raum. So was habe ich noch nie erlebt. Und dann musste er erstmal wieder raus, dann hat er erstmal den Saal wieder verlassen, weil er es schier nicht ausgehalten hat. Und dann kam er wieder und dann hat er sein Leben Jesus gegeben. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt war er da bei der Konferenz und hat mir erzählt. Und es sieht vollkommen verändert aus, wenn du ihn schaust. Einfach totales Strahlen jetzt. Da war er wirklich noch richtig. Der hast schon gesehen, der war schon ein bisschen heftig drauf gewesen. Halleluja. Ja, aber jetzt genau habe ich hier diese Woche, habe ich dieses Zeugnis bekommen, auch von Waldshut. Wo eine Frau schreibt, sagt, ich war in deinem Heilungsgottesdienst in Waldshut und du hast die Gemeinde angeleitet, im Gebet Heilung zu empfangen. Als meine Gebetspartnerin mir ihre Hände auf meinen Rücken gelegt hatte, wurde dieser ganz warm. Nach einem Aufruf nach vorne zu kommen, folgend, hast du für mich gebetet und deine Hand auf mein Hohlkreuz gelegt. Sie hat ein sehr starkes Hohlkreuz, erinnere mich daran. Durch die wunderwirkende Kraft des Heiligen Geistes hat sich diese Stelle begradigt. Jetzt würde die alte Schöpfung sofort schreien und sagen, geht gar nicht! Ist gar nicht möglich. Ja, denkst du? In der neuen Schöpfung ist alles möglich. Herrschaft über die Materie. Amen. Ich hatte circa 6 Jahre unter Schmerzen gelitten, schreibt sie. Mein Dank gilt Jesus Christus, meinem Heiler. Halleluja. Und dir, schreibt sie auch noch. Der Herr segne dich. Halleluja. Preist den Herrn. Aber weißt du, sie schreibt mir das jetzt 2,5 Monate später, was ein Zeichen dafür ist, dass tatsächlich ein dauerhaftes, kreatives Wunder bei ihr passiert ist. Gott hat wirklich dieses Hohlkreuz begradigt durch seine kreative Kraft und 6 Jahre Schmerzen sind zu Ende gekommen. Halleluja! Das ist die Herrschaft der neuen Schöpfung über die Materie. Das Ergebnis sind kreative Wunder. Wie könnte es anders sein? Ich habe noch viele andere solche Sachen, aber ich will jetzt gar nicht alles erzählen. Ja, Halleluja. Preist den Herrn. Wir gehen einfach mal weiter. Die Herrschaft über die Materie. Materialisierung und Rematerialisierungswunder. Ich habe darüber schon gesprochen, auch bei der Konferenz. Ja. In der alten Schöpfung, das war das Beispiel von Svetlana, wenn du dein Handy in Spanien verloren hast, dann ist es im Natürlichen nicht möglich, dass du es plötzlich in Deutschland in deiner Garderobe wiederfindest. Und schon gar nicht da, wo du seit 2 Wochen jeden Tag hinguckst. Aber genau das ist passiert bei ihr als Beispiel. Oder jetzt habe ich auch einen Bericht bekommen, jetzt von kurzem, vom 24. Februar ist es, da schreibt der Tom aus München, schreibt, bei unserem Umzug vor 5 Jahren hatte ich ganz bewusst auch meine Armbanduhr mitgenommen und sie in der neuen Wohnung extra an einen Ort gelegt, an dem ich sie ganz bestimmt finden und benutzen kann. Als ich sie dann aber anziehen wollte, war sie nicht auffindbar. So habe ich die letzten 5 Jahre diverse Zeit damit verbracht, meine Uhr zu suchen. Nachdem ich öfters dafür gebetet hatte und den Heiligen Geist gebeten hatte und in Klammer, er, denke ich, auch unter diese Herrlichkeit gekommen ist in letzter Zeit stärker, und den Heiligen Geist gebeten hatte, mir zu zeigen, wo meine Uhr ist, durfte ich seit dem 12. Februar 2020 endlich wieder meine Uhr tragen. Sie war in einer Schublade in unserem Highboard, in die ich mehrmals in der Woche hineinschaue. Nun bin ich darüber einfach nur glücklich und dankbar unserem Herrn Jesus. Denn eine Uhr verheißt auch, dass es weitergeht. Und das möchte ich natürlich auch. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Herrschaft über die Materie. Amen. Herrschaft über die Materie. Auflösungswunder sind auch ein Zeichen dieser Herrschaft über die Materie. Auflösungswunder von Knoten. Jetzt in Handenberg war auch ein Mann, das war auch sehr stark, der hatte ein, wie nannte sich das, Kieferbodenkarzinom, genau. Das habe ich auch noch nie gehört. Also ein Krebs im Kieferboden, du weißt es, weil du hast mitgeschrieben, genau. Kieferbodenkarzinom und dieses Kieferbodenkarzinom hatte bewirkt, es ist da irgendwie rausgewachsen, da hat er hier einen Knoten und es konnte auch beim Schlucken hat er das gespürt. Und Gott hat einfach in der Herrlichkeit dieses Karzinom schrumpfen lassen. Dieser Knoten ist sehr, sehr viel kleiner geworden und er sagt, beim Schlucken kann er gar nichts mehr davon spüren. Preist den Herrn. Halleluja. Es ist die kreative Kraft Gottes. Amen. Es ist Auflösung. In der neuen Schöpfung ist es kein Problem, dass Dinge sich neu bilden, aber es ist auch kein Problem, dass Dinge sich auflösen. Wenn Gott was nicht gefällt, macht es einfach neu. Amen. Ich glaube, die Dinosaurier haben ihm nicht gefallen, deswegen hat er sie wieder zusammengeklumpt. Also so wie ein Kind im Sandkasten. Es baut irgendwas und sagt, ach, gefällt mir nicht, klumpen wir wieder neu zusammen, bauen wir was Neues. Also für Gott kein Problem, für die neue Schöpfung letztendlich auch nicht, weil sie limitlose oder grenzenlose kreative Fähigkeiten hat. Auflösungswunder, übernatürliche Gewichtsabnahme. Preist den Herrn. Oh, da könnte man mal wieder ein bisschen mehr erleben. Aber ihr seid alle schon so schlank, gell? Deswegen. Halleluja. Ja, wenn der Micha noch ein bisschen abnehmen würde, das wäre nicht so. Wollen wir nicht. Ich hatte auch schon Leute, die wollten zunehmen übernatürlich. Hat Gott auch gemacht. Ha? Du wolltest, ja stimmt, du. Wie viel Kilo wolltest du zunehmen? Ja, ich weiß, aber genau, ich erinnere mich an das Zeugnis. Ich glaube, du hattest 5 Kilo oder was wolltest du zunehmen, glaube ich. Oder 4 oder wie viel waren das? Dieter? So fasziniert. Wer hat gebetet? Wolfgang hat gebetet. Okay. Er war überrascht, er hat Так, warum wollte ich diese Fett hier? Er hat gesagt, warum willst du dieses Fett? Aber wie viel Kilo hast du dann zugenommen nach dem Gebet direkt? Vielleicht drei, etwa so. Ungefähr drei Kilo. Unmittelbar. Ja. Du bist auf die Waage gegangen und wogst drei Kilo mehr. Ja. Preist den Herrn, Amen. Vom Natürlichen her nicht möglich, weißt du? Der Micha müsste dafür drei Jahre lang intensiv essen, um drei Kilo zuzunehmen wahrscheinlich. So viel kannst du gar nicht kochen, sagte Luitraut. Halleluja. Aber sie hat einfach, er hat einfach gebetet, Wolfgang hat einfach für sie gebetet und sofort wog sie drei Kilo mehr. Preist den Herrn. Und er selber hat es nicht mal verstanden. Ist auch gut, weißt du, manchmal betest du einfach für Wunder, jemand sagt, okay, ich will gern dieses Wunder. Also. Jetzt in Handenberg war zum Beispiel ein Mann, der sagte zu mir, der kam zu mir hinterher und erzählte mir irgendeine Sache in seinem Körper, glaube ich, Leistenbruch und noch irgendwas und so weiter. Und dann dachte ich, ja, okay, dann werde ich jetzt sicher gleich beten, dass dieser Leistenbruch geheilt wird. Aber am Ende sagt er, ja, übermorgen habe ich eine Operation, bitte bet für mich, dass ich eine gute Operation habe. Dann habe ich gedacht, okay, bete ich auch dafür. Ich hätte es auch durchaus, also für mich persönlich, hätte es noch besser verstanden, wenn er gesagt hätte, bete, dass die Operation nicht mehr nötig ist. Aber verstehst du, ich bete das, was die Leute einfach wollen. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Aber du musst es nicht verstehen. Aber du hast alle Möglichkeiten. Amen. Die neue Schöpfung hat alle Möglichkeiten. Sag mal, grenzenlose Möglichkeiten. Oh, Halleluja. Preist den Herrn. Übernatürliche Reparaturwunder. Haben wir jetzt in letzter Zeit auch wieder das ein oder andere Zeugnis gehabt, wo Geräte übernatürlich repariert werden. Oi, oi, oi, oi, oi. Naturwunder. Wunder in der Natur. Wunder und Zeichen in der Natur. Ich habe, glaube ich, bei der Konferenz habe ich erzählt von diesem Tornado, den ich damals im Geist gesehen habe und gesprochen habe. Und dann kam er auch, ohne aber irgendeinen Schaden anzurichten, in einer völlig in der unwahrscheinlichsten Stelle zum unwahrscheinlichsten Zeitpunkt. Aber weißt du, wir haben kreative Kraft. Die neue Schöpfung hat kreative Kraft. Weißt du, du denkst vielleicht, oh meine Güte, weißt du, was ist meine Stimme schon? Verstehst du? Du denkst, ja, meine Stimme. Es gibt Milliarden von Menschen auf der Welt. Jeder hat eine Stimme. Es gibt Lautsprecher überall. Es gibt laute Stimmen. Ich habe nur eine kleine Stimme. Aber ich sage dir, wenn du sprichst als neue Schöpfung, Amen, nicht als Mensch, sondern als neue Schöpfung, als Sohn der Herrlichkeit, in diesem Bewusstsein, wer du bist, in diesem Bewusstsein, dass eine neue Zeit angebrochen ist, nämlich die Zeit der Söhne der Herrlichkeit, die Zeit des Zeitalters der Herrlichkeit ist angebrochen. Und wenn du in diesem Bewusstsein sprichst, dann gibt es kein Limit für das, was deine Stimme bewirken kann. Deine Sprache, genauer gesagt, du kannst sogar flüstern, du musst nicht mal Stimme dazugeben. Manche Sachen musst du nur innerlich denken und sie passieren. Ist tatsächlich so. Hast du es schon mal erlebt? Weißt du, dass du einfach nur innerlich gesagt, also ich habe es schon öfters erlebt, ich sage, innerlich einfach, das wäre jetzt gut, wenn das jetzt passieren würde. Und bumm, ist genau das passiert. Verstehst du? Das ist die Power der neuen Schöpfung. Du bist nicht mehr limitiert. Du bist in eine andere Ebene hineingenommen. Du bist in eine andere Dimension hineingenommen. Halleluja. Preis den Herrn. Ich werde nächste Woche weitermachen, weil das wird sonst tatsächlich endlos. Es ist auch wirklich endlos. Aber weißt du, Gott will, dass wir uns auf diese Reise machen. Gott will, dass wir mit diesem kindlichen Glauben uns aufmachen. Dass wir sagen, weißt du, wie es in der Message-Übersetzung heißt, in Römer 8, Vers 15. Was kommt als nächstes, Papa? Halleluja. Gott mit einer kindlichen Einstellung begegnen. Was kommt als nächstes, Papa? Wo möchtest du als nächstes deine Herrschaft demonstrieren? Wo möchtest du als nächstes die Herrschaft der neuen Schöpfung demonstrieren? Soll es ein kreatives Neukreierungswunder sein? Soll es ein Auflösungswunder sein? Soll es ein Rematerialisierungswunder oder ein Reparaturwunder sein? Verjüngungswunder sein oder soll es, jetzt, das sagen wir jetzt nicht, ein Veralterungswunder brauchen wir nicht. Halleluja, wollen wir nicht haben, in Jesu Namen. Ja, ich meine, es gibt Kulturen, da ist es tatsächlich so, je älter du bist, umso besser. Ja, dann bist du richtig würdig. Ich weiß noch, wie ich in China war, da war ich in der Familie damals zu Besuch, 1990 war das, war ich in der Familie zu Besuch und da hatten sie eine Oma in der Familie und die waren total stolz auf diese Oma, weil die sagten, diese Oma, die ist uralt, sagten sie, die ist uralt und die sah auch wirklich uralt aus, muss man sagen, die hatte nur noch zwei Zähne im Mund und sah wirklich uralt aus. Aber sie hat gestrahlt, weil sie wurde von allen geehrt. Ja? Sie saß da und wurde von allen geehrt. Sie sah uralt aus. Und dann haben sie mir zu mir gesagt, und sie sagt, jetzt rat mal, wie alt die Oma ist. Und sie waren ganz stolz und haben ganz doll gestrahlt. Und da, ich meine, ehrlich gesagt, ich hätte sie so auf 90 geschätzt ungefähr. Und dann haben sie ihr gesagt, Oma, sag mal, wie alt du bist. Und dann hat sie gesagt, 66. Und für die war das unendlich alt. Ja, in China werden die Leute nicht so alt wie hier. Und damals, das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her, 30 Jahre her, da wurden sie sowieso noch weniger alt. Ja. Und da sahen sie vor allen Dingen ziemlich alt aus. Aber die waren so stolz. Wenn ich jetzt gesagt hätte, Oma, ich nehme dich zurück in der Zeit um 20 Jahre, dann hätte sie wahrscheinlich gesagt, nein, danke, weiche von mir, Satanas. Weil das war ihre ganze Ehre, dass sie sage und schreibe 66 ist. Halleluja. Obreißt den Herrn, ich muss zum Schluss kommen. Es ist Zeit, Halleluja. Seid ihr bereit, euch zu positionieren? Halleluja. Seid ihr bereit, auf dieser Reise einen weiteren Schritt zu gehen heute Abend? Auch hier im Video, seid ihr bereit? Komm, dann lasst uns zusammen aufstehen. Halleluja. Lasst uns einfach wirklich die nächste Stufe seiner Herrlichkeitswunder, seiner größeren Wunder, seiner Herrschaftszeichen, seiner Zeichen der Herrschaft der neuen Schöpfung über die alte Schöpfung in Anspruch nehmen. Lasst uns uns ausstrecken. Komm, streck dich einfach mal aus. Streck dich einfach mal aus in seine Herrlichkeit. Halleluja. Und sag einfach mal mit mir zusammen, Papa, Papa. Hier bin ich. Dein Kind. Ein Sohn der Herrlichkeit. Das kannst du auch als Frau sagen, ja? Hier bin ich. Als neue Schöpfung, die Herrschaft hat über diese alte Schöpfung. Und deswegen komme ich zu dir, Papa. Mit einem kindlichen Herzen. Und ich strecke mich aus. Und ich sage, was kommt als nächstes, Papa? Ich strecke mich aus. Nach deiner kreativen Kraft. Ich strecke mich aus. Nach diesen Räumen deiner Wunder. Ich strecke mich aus. Nach diesen Wundern für mich. Aber auch besonders für andere, die diese Wunder sehen müssen, damit sie an dich glauben. Ich glaube an dich, Vater. Aber wenn die Welt nicht Zeichen und Wunder sieht, werden sie nicht glauben, hat Jesus gesagt. Und ich glaube dir. Und deshalb sage ich, hier bin ich. Gebrauche mich als ein Kanal für deine größeren Wunder. Für deine Herrlichkeitswunder, damit die Welt um mich herum aufmerksam wird auf diese andere Realität, aufmerksam wird auf diese andere Dimension, aufmerksam wird auf die Möglichkeiten der neuen Schöpfung. Hier bin ich, Herr, um all diese Herrlichkeitswirksamkeiten aus dem Himmel herunterzuholen, hier auf die Erde. Ich bin der Kanal und ich gebe mich dir hin, so wie Jesus sich hingegeben hat, als er der Einzige war. Und er ist diesen Weg gegangen, damit jetzt ich gemeinsam mit meinen Geschwistern, gemeinsam mit deinem Leib, als einer von vielen Söhnen der Herrlichkeit, in dieser Dimension der größeren Herrlichkeit gehen kann. So dass wir alle gemeinsam dieser Welt ein Zeugnis ablegen können, dass du, Jesus, tatsächlich für uns stellvertretend ans Kreuz gegangen bist und für uns stellvertretend aus den Toten auferstanden bist und für uns stellvertretend zum Himmel aufgefahren bist und verherrlicht wurdest, sodass wir verherrlichte Söhne werden können und diese Welt eine Begegnung hat mit dieser Dimension der größeren Herrlichkeit. Hier bin ich, Jesus. Gebrauche mich. Mach mich zu einem Kanal. Ich bin heiß. Und ich bin entschieden. Und diese Zeichen werden mir folgen. Zeichen der Herrschaft über die Materie, über die Zeit, über den Raum, über alle Dämonen, jede Macht der Finsternis, über alles, was im Natürlichen geschaffen ist. Danke, Jesus, dass du mich zu diesem Sohn der Herrlichkeit gemacht hast. Und du bekommst dafür alle Ehre. Danke, Vater. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Danke, Jesus. Danke für dein mächtiges Wirken, Herr. Halleluja, Herr. Ja, segne alle diese Söhne jetzt, Herr. Segne alle diese Töchter auch über Video, Herr Vater. Ich danke dir, Herr, dass du jeden einzelnen von uns bestimmt hast, ein Kanal deiner Herrlichkeit zu sein, wo auch immer wir hinkommen. Also du musst es immer so sehen, du brauchst diese Wunder nicht nur für dich. Ehrlich gesagt, ich brauche diese Wunder nicht, damit ich glaube, dass Gott real ist. Was das angeht, habe ich ihn genug erlebt, dass ich nie wieder zweifeln werde, dass er real ist. Verstehst du? Also davon gehe ich zumindest mal aus. Aber ich weiß, dass es so, so viele Menschen gibt, um mich herum, in diesem Land, auf der ganzen Welt, die diese Dinge noch nie erlebt haben. Und deswegen muss ich ein Kanal sein für diese Wunder, auch wenn ich sie selber nicht brauche. Aber die Menschen brauchen sie. Die Welt braucht sie. Und, weißt, und deswegen hört es auch nicht damit auf, dass wenn du geheilt bist, wenn du befreit bist, wenn du versorgt bist, wenn du deine Wunde erlebt hast, dann ist die Sache zu Ende. Dann bist du sozusagen okay, dann bist du happy. Nein, dann geht es jetzt richtig los. Und ich sage dir auch, selbst wenn du noch nicht alles für dich selber erlebt hast, dann geht es trotzdem schon richtig los, weil du nämlich trotzdem schon ein Kanal bist für diese Herrlichkeit Gottes und weil die Menschen um dich herum es jetzt schon erleben sollen. Auch wenn du vielleicht noch in manchen Punkten selber noch am Durchbrechen bist. Das ist total in Ordnung. Aber weißt du, während du durchbrichst, nimmst du viele, viele mit. Amen. Tausende. Millionen. Milliarden. Amen. Halleluja. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Das heißt, die ganze Schöpfung braucht dich. Amen. Die Menschen, sogar die Tierwelt. Halleluja. Weißt du, die Umwelt. Weißt du, wenn die Söhne offenbar werden, dann braucht sich die Welt keine Gedanken mehr über Klimawandel zu machen. Dann gibt es nur noch Klimawandel in die richtige Richtung. Amen. Ja, es ist alles ein geistliches Problem. Verstehst du? Ja, du kannst vielleicht auch irgendwelche natürlichen Funktionsketten finden, aber im Endeffekt sind alles geistliche Dinge. Alles ist beginnt im Geist. Und wenn diese neue Schöpfung ihren Platz einnimmt, weißt du, dann herrschen und dann regieren wir. Und dann kommt der Punkt, da sprechen wir vielleicht kollektiv als Söhne Gottes, als Leib Christi. Wir sprechen einfach zum Klimawandel und wir sagen, okay, nur gemäß der Ordnung Gottes. Weil manche Dinge sind ja durchaus positiv. Ist ja nicht so. Also ich fand diesen Winter super. Verstehst du? Also ich fand den super. Wegen mir muss nicht kälter sein. Verstehst du? Manche Dinge sind super. Ja, aber da darf man sich ja schon gar nicht mehr dran freuen, weil das ist ja alles der böse Klimawandel. Verstehst? Aber weißt du, wir sprechen einfach und sagen, okay, alles, was zum Guten dient, kommt zustande und alles, was nicht zum Guten dient, kommt nicht zustande. Und wenn das passiert, weißt du, dann braucht man keine Panik mehr zu haben über irgendwas. Das Gleiche gilt in Bezug auf Corona und wie es sonst auch alles heißt. Halleluja. Amen. Amen. Fürchte dich nicht, spricht der Herr. Halleluja, ich bin mit dir, ich bin dein Gott. Und apropos Corona, hilft es ja vielleicht auch dem einen oder anderen mal, wenn du dir mal zwischendurch mal überlegst, wie hoch eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist, dass du jetzt am Coronavirus erkrankst. Und wenn du dir dann nochmal überlegst, wie gering der Prozentsatz derer ist, die tatsächlich an den Folgen dieses Virus sterben, dann kannst du nochmal ausrechnen, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist. Ich sagte, ich habe es mal ein bisschen versucht nachzurechnen, allein in Deutschland ist es 1:1 und dann auf jeden Fall eine 6-stellige Zahl, also mehrere Millionen. Ja? Also, weißt du. Sag mal, 1.000 fallen zu meiner Rechten, 10.000 zu meiner Linken. Mich wird es nicht treffen. In Jesu Namen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Juhu. Yes. Danke, Vater, für deinen Sieg, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass auch keine Flüge ausfallen, sondern dass wir überall hinkommen, wo du uns hinberufen hast, Herr. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Gut, jetzt geben wir noch zusammen. Seid ihr heiß zu geben? Halleluja. In den Bereich der Herrlichkeit, da wo grenzenlose Ressourcen sind. Das war auch stark an dem Wochenende wirklich. Da sind wir wirklich in diesem Bereich grenzenloser Finanzen im Geist reingetreten. Und ich glaube daran, weißt du? Ich lebe da auch schon drin. Weißt du, ich lebe wirklich in diesem Bewusstsein. Ich sage, Herr, wir haben dieses Gemeindezentrum gebaut. Ich weiß, du wirst es vollends bezahlen. Wir werden bald schuldenfrei sein. Und ich weiß, jetzt sind wir dabei, die Klimaanlage zu planen für den Sommer, damit es auch da schön angenehm wird, weil in einem Café und so weiter wird es richtig warm werden im Jugendgottesdienstraum im Sommer ohne Klimaanlage. Also planen wir die Klimaanlage, 50.000 Euro, die werden auch kommen. Halleluja. Ohne Verzögerung. Grenzenlose Ressourcen. Alles, was Gott in Auftrag gibt, finanziert er auch. Und das glaube ich. Und so leben wir, verstehst du? Wir machen nichts Sinnloses, aber das, wo, und geben nicht sinnlos Geld aus, aber das, wo Gott in Auftrag gibt, ist alles da, was es braucht. Mein Vater, weißt du, von ihm heißt es, ihm gehört das Vieh auf 1.000 Weiden oder Hügel. Halleluja. Ja? Schau mal, das Vieh auf 1.000 Hügeln. Ich meine, allein was eine Kuh wert ist. Also wenn mein Vater nur mal das Vieh auf einem Hügel verkauft, kann er definitiv schon dieses Zentrum damit finanzieren wahrscheinlich. Halleluja. Jetzt gehen wir es durch. Preist den Herrn, tut es. Ach so, habt ihr eine Verpflichtungserklärung? Jeder braucht jemand noch eine Verpflichtungserklärung? Habt ihr schon erledigt? Waldrott, du brauchst noch eine Verpflichtungserklärung? Nee, ah ja, okay, alles klar. Gut. Halleluja. Okay. Während ihr es durchgebt, gebe ich euch noch kurz die Ansagen weiter. Halleluja, wenn ich sie denn finde. Hier sind sie. Okay, morgen Abend um 19 Uhr ist Connected Jugendtreffen hier im Zentrum. Also alle Jugendlichen zwischen 13 und 25 Jahren, ihr seid herzlich eingeladen, morgen dabei zu sein. Und am Sonntag ist um 10 Uhr wieder Herrlichkeitsgottesdienst mit Abendmahl, anschließendem Mittagessen und Kaffee trinken. Denkt dran, was mitzubringen fürs Buffet. Ja, also Kuchen, Fingerfood-Buffet für sonstige Speisen, dass es ein richtig super Mittagessen und Kaffee trinken wird. Sonntag, 10 Uhr. Nächsten Dienstag ab 19 Uhr Gloryhäuser an verschiedenen Orten, nicht nur hier im Stuttgarter Raum, auch wenn du über Video zuschaust oder über CD zuhörst. Vielleicht gibt es in deinem Umfeld ein Gloryhaus bereits. Schau mal ins Internet auf unsere Website zum Thema Gloryhäuser, da stehen sie alle drauf. Und vielleicht gibt es da ja schon eins in deiner Nähe und dann kannst du dich da anschließen und die Herrlichkeit Gottes mit den anderen Söhnen erleben in dieser Atmosphäre der Fülle Gottes. Ohne Limits. Halleluja. Das ist unser Motto, ohne Limits. Das ist eigentlich ein gutes Motto. Huh? Das mit Halleluja. No Limits. Ohne Limits. Eigentlich müssen wir das kommt mir gerade, das müssen wir eigentlich so hinter unser Logo noch schreiben. Wir müssen sagen, Glory Life _ ohne Limits oder No Limits. Genau, No Limits. Ja, wir sind Englisch. Halleluja. Halleluja. Nächsten Donnerstag ist um 19.30 Uhr wieder Glory Life Schule. Nächsten Donnerstag werden wir auch zwei Lehrstunden haben. Eine werde ich machen und die andere wird Bastian Decker, ein Pastor und Evangelist aus Berlin, machen von Global Outreach. Das ist ein evangelistischer Dienst, die eine super Zeitung gemacht haben, so im Stil von so einer richtig auch weltlich ansehnlichen Zeitung mit super Zeugnissen drin und so weiter. Und diese Zeitung, die stellen sie kostenlos allen Christen zur Verfügung, dass das Ziel ist, dass sie alle Haushalte in Deutschland so eine Zeitung eingeworfen bekommen. Und die Manuela, die hat es arrangiert, ist heute nicht da, aber die hat bereits 5000 solche Zeitungen bei sich zu Hause und da werden noch weitere bestellt werden. Und der Bastian Dicker wird nächsten Donnerstag kommen und hier eine Stunde machen zu dem Thema eben praktische Anleitung, Menschen zu Jesus führen oder erreichen, auch mit Hilfe dieser Zeitung und mit Hilfe anderer Tools, die auch entwickelt haben. Also das ist eine super Sache auch. Auch gerade alle vom Evangelisationsteam, ihr werdet auch noch neue Impulse bekommen, aber für jeden Sohn einfach eine total super Sache. Also ich glaube, wir alle können uns so ein paar Zeitungen schnappen und in unserem Umfeld verteilen. Ich habe gehört, die haben so eine Karte, wo steht, in welchen Städten schon Zeitungen verteilt wurden. Filderstadt ist noch ein blinder Fleck auf der Karte. Also unser Ziel ist, dass ganz Filderstadt definitiv jeder Haushalt so eine Zeitung reinbekommt. Das ist eine richtig gute Zeitung. Ich hatte sie heute jetzt nicht erreicht. Ich wollte eigentlich, es ist bei einer Fortbildung heute, die Manuela, weil sonst hätte ich euch so eine Zeitung zeigen können, weil die sind wirklich richtig gut gemacht. Und da werden wir dann so eine richtig große Verteilaktion machen. Und wie gesagt, deswegen kommt nächsten Donnerstag der Bastian Dicker. Also seid dabei, auch live natürlich, wenn irgend möglich. Das wird eine super Sache. Halleluja. Gut, dann gibt es noch eine Ansage vom Wolfgang. Und zwar hatten wir ja bei unserem Zugehörigen-Treffen den Wunsch geäußert, beziehungsweise Leute haben den Wunsch geäußert, dass unser Café auch sonntags vorm Gottesdienst geöffnet sein soll. Und das wollen wir so bald wie möglich machen. Also nicht jetzt mit offiziellem Kaffee- und Kuchenverkauf, aber zumindest als Raum geöffnet. Aber wir brauchen noch 2 weitere Mitarbeiter, die sich im Wechsel mit dem Ödi, der sich bereits gemeldet hat, das ist der 3. Mitarbeiter, sodass jeder alle 3 Wochen drankommt, vor dem Gottesdienst das Café aufzumachen und einfach da danach zu schauen. Und sobald wir 3 Mitarbeiter haben, können wir das Café auch vor dem Gottesdienst öffnen. Wenn du dir das vorstellen kannst, dann melde dich einfach beim Wolfgang, okay? Also das wäre eine tolle Sache, weil ich finde es super, wenn es vor dem Gottesdienst auch geöffnet ist, können Leute dort sitzen und warten, dann müssen sie nicht nur im Foyer sitzen. Okay, und dass sich dort unterhalten. Ja. Ab wie viel Uhr soll es geöffnet werden? Halbe Stunde vorher oder? Halbe, dreiviertel Stunde vorher, sowas. Genau, also 8:45, 9:30. Also ich denke, wenn der Mitarbeiter um 8:45 so kommt, dann alles ein bisschen herrichtet, aufschließt und so weiter, und dann so ab 9:30, denke ich, kommen dann eh mehr Leute, dann reicht es vollkommen aus, weil vor 8:45 sind eh noch nicht so viele Leute da. Okay. Außerdem auch noch der Hinweis vom Ordnerdienst. Im Heilungskorb gibt es noch ganz viele Dinge, die vergessen wurden. Jacken, Hosen, Gegenstände, Regenschirme habe ich gehört, verschiedene andere Gegenstände. Nehmt sie bitte mit, weil wenn sie bis in 2-3 Wochen nicht abgeholt sind, werden wir sie entweder verschenken, wenn sie jemand haben möchte, oder sonst irgendwie weiterbringen. Auf jeden Fall werden wir hier nicht den Korb immer voller werden lassen mit Sachen. Das Gleiche gilt für Geschirr, das vergessen wurde bei Gemeindemittagessen. Das stapelt sich auch immer mehr. Das wird auch verschenkt werden oder entsorgt, wenn es nicht gebraucht werden kann, falls es nicht abholt in den nächsten Wochen. Also bitte holt eure Sachen ab. Okay. Gut, jetzt segnen wir noch die Sammlung. Wo ist die Sammlung? Halleluja. Danke, Vater. Streck deine Hand aus. Danke, Vater, für jeden einzelnen Geber. Herr, danke für deine Herrlichkeit. Herr, in der auch die Ressourcen grenzenlos fließen, Herr. Und ich setze diesen Strom grenzenloser Finanzen frei, jetzt heute Abend hier zu den Söhnen und Töchtern, Herr. Auch über Video, Herr, auch über CD, Herr, zu jedem Einzelnen hier live, Vater. Und ich danke dir, Herr, dass was du in Auftrag gibst, das finanzierst du, Herr. Und du gibst uns in allem, alle Zeit, alle Genüge. Und du machst uns überreich zu jedem guten Werk. Danke dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Habt den besten Abend. Kommt gut nach Hause. Und bis Sonntag. Amen.